Ein weiteres kommt noch hinzu. Der Gebrauch der lateinischen Sprache für alle Vorlesungen und Disputationen. Man mag, und mit Recht, die straffe logische Gliederung des Latein noch so hoch einschätzen, man mag wiederum mit Recht in ihm ein geeignetes Hilfsmittel für wissenschaftlichen internationalen Verkehr erblicken. Dennoch ist es zweifellose Wahrheit, dass der ausschließliche Gebrauch des Lateins bei philosophischen und theologischen Spekulationen auf den Geist der Forschungen hemmend, lähmend, erstarrend wirken muss. Wie freies, lebendiges, fruchtbringendes Denken nur in der Muttersprache, das heißt in einer dem Gedanken leicht und natürlich handbaren Form möglich ist, so auch das Aussprechen des Gedachten. Wer eine tote Sprache als Ausdrucksmittel für seine innersten und tiefsten Erkenntnisse wählt, verzichtet von vornherein darauf, die Erkenntnisse zu wahrer, allseitiger Entfaltung gelangen zu lassen, er beschneidet sie in ihrem Entstehen. Frei sich entwickelnde Erkenntnis muss sich auch einer lebendigen, geschmeidigen, entwicklungsfähigen Form bedienen. Scholastische Philosophie und Theologie bedienen sich deshalb einer toten Sprache, weil sie selbst tot, das heißt entwicklungsunfähig sind, weil sie auf Jahrhunderte und Jahrtausende alten Erkenntnispunkten, Aristoteles und Thomas von Aquin, regungslos verharren. Und sie verharren darauf, weil, auch noch andere Gründe sind hierfür sicherlich vorhanden, sie sich einer toten Sprache bedienen. Philosophisches und theologisches Leben in Latein zu fassen, ist unmöglich. Kant oder Fichte, Schleiermacher oder Biedermann, von Neueren ganz zu schweigen, lateinisch zu übersetzen, ist Widerspruch in sich. Nur wo der Lehre nichts zugefügt, nichts genommen werden darf, nur wo der Fluss der Zeit das Mittelalter nicht verdrängt, ist Latein als Ausdrucksmittel am Platze, wie es auch am Platze ist als Inschriftsprache auf monumentalen Grabdenkmälern. Außer solchen grundsätzlichen Einschränkungen des philosophischen und theologischen Forschens und systematischen Hemmungen der Beweglichkeit des Geistes gibt es im Jesuitenorden noch eine große Zahl von Sonderbestimmungen, die alle den einen Zweck verfolgen: Unterbindung der geistigen Freiheit, Schaffung einer und derselben Wissenschaft bei allen Ordensgliedern. Die Hervorbringung geräuschlos rollender, gleichmäßig abgerundeter Kugeln ist Hauptsache auch in der jesuitischen Wissenschaft. Als Universalmittel endlich jeden wissenschaftlichen Sondertrieb, jeden Schritt auf neuen Wegen unmöglich zu machen, verfügt der Orden über eine scharfe und umfassende Bücherzensur. Schon die 11. Generalkongregation setzte im 18. Dekret die schwersten Strafen fest für diejenigen, die ohne Erlaubnis Bücher herausgeben: Amtsentsetzung, Kassierung des aktiven und passiven Wahlrechts. Unter Büchern seien zu verstehen auch Schriftchen, lose Blätter und alles, was durch den Druck ans Licht kommt. Für dogmatische Werke sind 4, für exegetische, kirchengeschichtliche und philosophische Werke 3, für alle übrigen Bücher, Schriften, Artikel 2 Zensoren erforderlich. Der Zensur unterliegen nicht nur der Text, sondern auch Vorrede und Titel des Werkes. Außer den Generalzensoren in Rom werden für jede Ordensprovinz besondere Zensoren ernannt. Sie sollen sich von der hohen Wichtigkeit ihres Amtes durchdringen. Endlich hat der Ordensgeneral Peter Becks am 11. Mai 1862 eine umfangreiche Verordnung erlassen, welche gegenwärtige Theorie und Praxis der jesuitischen Bücherzensur darstellt, unbeschadet jedoch der eben angeführten Bestimmungen. Die wichtigsten Punkte der Ordinatio lauten: erstens, wer etwas herausgeben will, hat es zuvor dem Provinzial zu zeigen, damit dieser sehe, ob die Herausgabe nützlich sei. Zweitens, der Provinzial soll darüber den General verständigen. Drittens, billigt der Provinzial das Geschriebene, so soll er es den Zensoren übergeben. Viertens, die Zensoren sind vom Provinzial zu ernennen, sie sollen dem Verfasser des Geschriebenen unbekannt bleiben, wie dieser ihnen. Fünftens, die Zensoren sollen die Regeln der römischen Generalrevisoren genau beachten. Sechstens, Bücher über die Verfassung der Gesellschaft Jesu, über ihre Rechte und Privilegien, ebenso solche, die der General sich besonders zur Zensur vorbehalten hat, dürfen nur nach Begutachtung durch besondere vom General ernannte Zensoren herausgegeben werden. Siebtens. Urteilen die Zensoren einstimmig, dass eine Schrift herausgegeben werden könne, weil sie in ihrer Art die Mittelmäßigkeit um ein nicht geringes übertreffe, so soll der Provinzial sofort die Erlaubnis zur Herausgabe geben. Sind die Meinungen der Zensoren geteilt, so soll der Provinzial die Sache dem General zuschicken. Achtens. Die Zensoren sollen ihre Urteile dem General und Provinzial einschicken. Neuntens. Was nach dem Urteile der Zensoren zu ändern ist, sollen sie anmerken, wobei sie hervorheben sollen, was sie als wesentliche, was als unwesentliche Änderungen betrachtet wissen wollen. Zehntens. Die Bemerkungen der Zensoren können dem Verfasser ohne Namensnennung mitgeteilt werden. Elftens. Alles, was immer irgendein Mitglied der Gesellschaft Jesu, sei es mit Namen oder anonym, schreibt, auch Thesen, Vorreden, Widmungsbriefe, Titel, Aufschriften, unterliegt der Zensur. Zwölftens. Ebenso Artikel in Zeitungen oder Zeitschriften. Dreizehntens. Wird eine schwer schädliche Verleumdung gegen die Gesellschaft Jesu verbreitet, so ist es gestattet, dass, wenn der Provinzial nicht um Rat gefragt werden kann, der Lokalobere die Erlaubnis gibt zu ihrer Zurückweisung, die aber auch zuvor von zwei geeigneten Patres durchgesehen werden muss. 14. Der Provinzial kann den Lokaloberen die Prüfung der von Schulen herausgegebenen Ankündigungen usw. überlassen. 15. Auch die neue Herausgabe von Werken, ebenso Übersetzungen, unterliegen der Zensur. 16. Kein Verlagskontrakt soll geschlossen werden, bevor nicht das ganze Werk zensuriert ist.